So vieles müsste längst geschehen, doch nie hab ich's gewagt, meinen Weg zu gehen. Ich warte schon so lange Zeit auf den Moment, doch ich fühl mich nie bereit. Ist es denn wahr, dass ich nur träumen kann? Oder fängt mein Kampf nun endlich an? Es kommt die Zeit, in der Taten und nicht Worte zählen. Es kommt die Zeit, die kein Zögern mehr erlaubt. Ob im Recht oder nicht, ab jetzt folg ich der Stimme, die zu mir spricht. Denn die Vision erscheint so klar, und selbst ein Traum wird manchmal wahr, doch braucht es Stärke und Format. Es braucht den Mut zur Tat, ab jetzt schlag ich ganz neue Wege ein. Ab jetzt wird nichts gelingt oder nicht, doch ich kämpf nun mit all meiner Zuversicht für eine Zukunft in dem Land. Es liegt so viel in meiner Hand, doch braucht es Kampf.